geil, dass dein Schnauzer wachsen. Woo! Und der Marten, der fette Marten, auf die Hoden und bleib am Boden. Woo! Yeah, Freezy Trap, Kackmusik. Woo! Es ist 23 Uhr, sitzt im Battle in der Ecken. Schon wieder kommt ein Typ her und sagt, alles soll verregen. Da ich hab es Meister, ich hab ein Geld. Ich fahr ein Ferrari und hab alles, was dir fällt. Ob im Benz oder Beamer, für die Girls der Überflieger. Ich bin einfach fort, ich bin Mitglied Al-Qaida. Aber aus, jetzt reicht's, er will, dass ich mich schleich. Ich steh auf und sag ihm, wie's im Leben wirklich scheiß. Bitte Freezy, ich will rappen, drei im Beat wieder auf. Es ist Zeit für Lektionen, ich hab erste Line drauf. Du bist nix, du kannst nix, du bist nur ein kleiner Wicht. Also pass, gehört auf, wann ich dir der Knack bricht. Er schaut mir an, er kann's gar nicht glauben. Er lacht mir aus, er schenkt mir kein Vertrauen. Also schrei einfach laut, tu es, stopp, lauf die Hoden. Setz dann alle deine Globen, schwuler Ficker, bleib am Boden. Bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden. Du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden. Bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden. Du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf den Hoden. Es ist schon wieder mal 5, ist die Zeit stehen geblieben. Siehst du deinen Bekannten circa kurz noch, geh hin. Ich sag, sehr was kriegst du, schon lange nicht mehr gesehen. Er sagt, du möchtest ja nie, Hans, das ist dein Problem. Ich denk mir, ja, red weiter und dann hast du gleich eine. Er fragt mich, hey, wo ist deine bessere Seiten? Wie heißt die Kleine? Clara, ajo, so war der Name. Ich hab gewusst, irgendwas mit C, doch das noch hat nimmer dann. Clara mit K, nur zur Info. Na Jösses Maria, Entschuldigung, ich bin so. Mach dir nix Hannes und greif ihm aufs Knack und an meinen Gedanken. Macht ein gräberes Brat, wir verabschieden uns und er sagt, bleib am Boden. Gib mir was Stereo-Watschen und verinnerlich toben. Snobs gibt's immer und Proletten, ah, doch leib mein Hirn stemm aus, trau immer wetten, ah. Bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden. Du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden. Bleib am Boden, bleib am Boden. Bleib am Boden, bleib am Boden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf den Hoden. Havara kommt zu mir und es hält mich an, wo das wieder von mir, alter Schlechti da. Mag ich nicht, dass der da steht. Der ist blut so fett, grad dass er noch steht. Er schwaffelt mich zu, er gibt da keine Ruhe. Er redet und ich hör ihm nicht zu. Interessiert es nicht, seine Geschichte von früher. Bleib am Boden, alter, sonst fall über die Trieber. Er ihm da schreckt's, er schaut mich an. Endlich halt die Goschen und ich lach ihm an. Und auch wenn ich euch überhaupt kein Metze spring. Und auch wenn ich nicht wieder Freezy King. Ist mir das egal, ist mir das wurscht. Werde ich weiter rappen, werde Message verdörren. Werde ich weitermachen, werde ich alles erzählen. Werde ich weitermachen, werde ich alles erzählen. Bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden. Du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden. Bleib am Boden, bleib am Boden. Bleib am Boden, bleib am Boden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf die Hoden, du hast Stoppeln auf den Hoden. Bleib am Boden, bleib am Boden, oder bleib am Boden. Hey, lass dein Schnauzer wachsen. Bleib am Boden, bleib am Boden. Lass der Matten wachsen. Bleib am Boden. Thank you.